Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Ja, wunderschönen guten Abend in aktuell am Freitag, dem 12. August. Wir haben es genau um 7. Heute hören wir ein Gespräch mit Andreas von der Initiative 12. August. Am 12. August 1979 kamen nämlich die beiden Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raul Garcia Perret in Merseburg gewaltsam zu Tode. Viele Jahre danach hat sich erst eine Initiative gegründet, um eine gesellschaftliche und öffentliche Auseinandersetzung mit diesen rassistischen Gewalttaten anzustoßen und auch eine juristische Aufarbeitung zu erwirken. Raul Garcia Perret und Delfin Guerra kamen als Vertragsarbeiter aus Kuba, lebten und arbeiteten damals in Merseburg. Bei einer rassistischen Hetzjagd durch einen Mob von DDR-BürgerInnen starben die beiden Männer im Alter von 21 und 18 Jahren. Dann hören wir noch ein Gespräch mit Richard Brenner, der seit 2018 fester Bestandteil der Mission Lifeline ist und ein bisschen davon erzählt. Außerdem noch eine Buchbesprechung zum Buch von einem, der Auszug in eine nicht vergangene Zeit, Leben diesseits der Mauer, historischer Report 1945 bis 1989 von Dieter Kalka. Erstmal aber Musik von der Gruppe Hofame. Die sind hier auf Tour gerade und spielen heute Abend in Leipzig. Erstmal hören wir aber vielleicht rein, wie sie denn überhaupt klingen. Von denen hören wir das Lied Siamo Fili Liberi. Gleich zu den Ausgeh-Tipps, denn diese Hofame, die wir gerade gehört haben, die spielen in der Caracan-Bar heute Abend zusammen mit The Flamenco Thief aus Bristol. Hofame kommen aus der Lombardei in Italien. Genau, dann sind noch weitere Konzerte in den nächsten beiden Tagen. Im Zorro zum Beispiel spielen am morgigen Samstag Chain Whip und Wet Dream War Machine, von denen spiele ich vielleicht zum Schluss dann auch noch was. Und außerdem möchte ich noch auf ein Festival in der Provinz hinweisen oder in den ländlichen Gegenden, in den Landkreisen Sachsens, in Roßwein nämlich, sehr schöner Ort. Im Jugendhaus findet das RDL-Fest am Samstag statt, ein Open Air, ab 16 Uhr mit Molly Punch, Soko Links, Sleeper und dem Astro Ritter Kollektiv. Besonders das Astro Ritter Kollektiv ist doch auch ganz lustig eigentlich, finde ich. Ja, jetzt aber gleich hinein in die Hauptthemenschwerpunkte des heutigen Abends. Wir hören ein Gespräch, das an die beiden kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raul Garcia Perret erinnert, die am 12. August 1979 Opfer einer Hetzjagd in Merseburg geworden sind. Das habe ich von Kit übernommen. Am 12. August 1979 kamen zwei Vertragsarbeiter aus Kuba in Merseburg in Sachsen-Anhalt gewaltsam zu Tode. Delfin Guerra und Raul Garcia Parret. Dazu hat sich viele Jahre später eine Initiative gegründet. Die Initiative 12. August. Vor der Sendung habe ich ein Gespräch mit Andreas von der Initiative 12. August aufgezeichnet, der gerade auf dem Weg zum Bahnhof ist, um an dem Gedenken in Merseburg heute teilzunehmen. Hallo Andreas. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Es gibt ja viele rassistische Morde, über die die Gesellschaft wenig spricht und auch wenig weiß. Und für die, die über den Todesfall jetzt noch nicht so viel wissen, kannst du die Geschehnisse um den 12. und am 12. August 1979 so ein bisschen umreißen? Also 1979 in Merseburg, also noch zur Zeit der DDR, hat die DDR aus verschiedenen Ländern sogenannte VertragsarbeiterInnen angeworben, die quasi als Werktätige dort in der Industrie tätig sein sollten. Und Raul und Delfin waren zwei kubanische Vertragsarbeiter, die im Juni 1979, also nur wenige Wochen vor ihrem Tod, nach Merseburg gekommen sind. Sie sind beide das erste Mal auch in die DDR gekommen und waren noch sehr jung. Und wir hatten nach unserem ersten Gedenken 2019 hat sich bei uns ein ehemaliger kubanischer Vertragsarbeiter gemeldet, hat uns eine E-Mail geschrieben und wir haben uns mit ihm getroffen. Das war Ramon Cruz. Es gibt auch ein Interview mit ihm im Transit-Magazin in Halle. Das findet man online und da hat er die Situation in Merseburg beschrieben, dass es für die Vertragsarbeiter durchaus eine Situation war mit gemischten Erfahrungen und Gefühlen und dass es neben vielen freundschaftlichen Begegnungen, vielen positiven Begegnungen eben auch viele Probleme für die KubanerInnen gab. Darunter vor allem auch, und er sagte, dass das größte Problem eben der Rassismus war. Also Diskriminierung im Alltag, im Zug, in Geschäften bis hin dann eben zu gewaltvollem Rassismus, Beleidigungen auf der Straße. Und das hatte sich eigentlich von Anfang an, also seit sie da waren, haben die solche Erfahrungen gemacht, hat er so erzählt. Und hat auch nochmal betont, dass insbesondere schwarze KubanerInnen, wie sie Delfin und Raul waren, nochmal stärkeren Rassismus erlebt haben, als zum Beispiel er, der ein weißer Kubaner ist. Und diese Gewalt gegen die Kubaner und Diskriminierung hat sich immer weiter zugespitzt. Harry Weibel, ein Historiker, hat das auch in historischen Recherchen, in den Stasi-Akten nachvollzogen, konnte da Sachen rekonstruieren, wie sie schon in den Tagen vor dem 12. August eben so Auseinandersetzungen auf den Straßen gegeben haben, wie Kubaner angegriffen wurden. Das hat sich wohl so aufgebaut, das hat sich zugespitzt. Bis dann am 12. August einige kubanische Vertragsarbeiter sich entschlossen haben, sich das nicht länger gefallen zu lassen und die vermeintlichen TäterInnen eben im Strandkorb, das war eine Diskothek damals, zu konfrontieren. Und das wird in Akten auch als Angriff beschrieben und hat sich dann aber sehr schnell in einen Gegenangriff und vor allem in eine Hetzjagd, bei der auch rassistische Beleidigungen gefallen sind, das in Akten dokumentiert, entwickelt. Und die Kubaner mussten fliehen, mussten vor den DDR-BürgerInnen fliehen und einige davon sind entweder in die Saale geworfen worden, geschubst worden oder sind da eben reingesprungen, sind da geflohen und wurden dann dort mit Flaschen und mit Steinen beworfen. Und in der Reportage des MDR von 2016 wird auch ein Zeuge interviewt, der damals noch versucht hat, Leute aus der Saale zu retten, weil er gesehen hat, dass sie untergehen und erzählt, dass er das eben bei mindestens einem nicht geschafft hat. Und es sind zwei Leute dabei ums Leben gekommen, Delfin und Raul, die dann erst 3 bzw. 4 Tage später deren Leichen aus der Saale geborgen wurden. Ja. Also das zu den Geschehnissen am 12. August. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass es wurden nie TäterInnen ermittelt, in der DDR nicht und auch nach der Wende nicht. Und es gab also nie rechtliche Konsequenzen, außer für die anderen beteiligten kubanischen Vertragsarbeiter. Die wurden nach dem 12. August zurück nach Kuba abgeschoben und dort teilweise auch inhaftiert. Und es hat ja dann ziemlich lange gedauert, bis sich eben so ein Gedenken institutionalisiert hat, eben mit eurer Initiative zum Beispiel. Warum hat es so lange gedauert? Und von wem ging das dann aus? Also in der DDR sind die Fälle relativ schnell unter den Teppich gekehrt worden. Also da gab es einfach von Seiten der SED und der Sicherheitsbehörden kein Interesse, das aufzuarbeiten, was unter anderem auch mit diplomatischen Überlegungen zu tun hat, die Beziehung zu Kuba nicht zu schädigen. Andererseits auch natürlich mit einem fehlenden Problembewusstsein, dass es also sowas wie rassistische Gewalt in der DDR überhaupt nicht geben durfte, geben konnte und eben auch nicht verfolgt wurde. Und deshalb wurde es in der DDR, sind die Akten relativ schnell geschlossen worden und der Fall wurde nicht weiter verfolgt. Und aber es ist sehr wohl im Gedächtnis geblieben, sowohl in Merseburg als auch von VertragsarbeiterInnen, aber halt nie in der Öffentlichkeit verhandelt oder juristisch nochmal verfolgt. Und es hat sich erst geändert, als Harry Weibel, den ich vorhin genannt habe, ein Historiker, eben seine Recherchen in den DDR-Akten unternommen hat und da eben systematisch versucht hat, aus den Akten der Stasi und anderer Behörden rassistische Gewalt in der DDR zu rekonstruieren. Und darüber, über diese Recherchen, gab es dann verschiedene Reportagen des MDR. Und damit ist der Fall wieder so richtig publik geworden und hat dann auch lokal Wellen geschlagen, sodass dann die Beauftragte für die Aufarbeitung des SED-Regimes in Sachsen-Anhalt, Birgit Norman-Becker, hat Stellungnahmen von der Staatsanwaltschaft Halle angefragt, wie sie denn zu dem Fall stehen, ob sie Ermittlungen erwägen. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Halle Ermittlungen geprüft, also ob sie hat noch nicht ermittelt, sondern geprüft, ob sie Ermittlungen anstellen will, hat in die Akten der DDR-Behörden geguckt und hat festgestellt, dass es keinen Anlass für Ermittlungen sieht, also keine Vermutung auf Mord, versuchten Mord oder ähnliches, als so eine Tat, die noch nicht verjährt wäre. Okay, und ich nehme mal an, dass zu euren politischen Zielen gehört, dass so eine Ermittlung stattfindet, weil, wie gesagt, eben Mord verjährt ja nicht und es ist ja auch ein Verbrechen, ich habe jetzt gerade den Fachbegriff vergessen, aber der von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden muss eigentlich, wenn man ihn so definiert wie ihr. Genau. Also da bedarf es keiner Anzeige oder so, sondern wenn der Verdacht auf Mord besteht, dann muss die Staatsanwaltschaft von sich aus ermitteln. Und diese Forderung, die wurde auch in den Dokumentationen schon geäußert. Da gab es dann auch einen Juraprofessor aus Berlin, Martin Heger heißt der sich in den Dokumentationen geäußert hat und eben das auch so anschaulich dargestellt hat. Also selbst wenn jetzt niemand aktiv die beiden so geschädigt hat, dass sie davon gestorben wären, ermordet wurden, ist beispielsweise, wenn jemand im Wasser schwimmt und sichtlich Hilfe braucht und jemand eine Flasche oder einen Stein dann auf die Person wirft, gibt es zumindest den Anlass, wegen versuchten Mordes zu ermitteln. Und auch das hat die Staatsanwaltschaft Halle offensichtlich nicht so gesehen. Es gab auch noch weitere Versuche, also die Abgeordnete Henriette Quade, die linken Abgeordnete, hatte auch eine Anzeige gestellt gegen Unbekannt wegen versuchten Mordes und genau, das hat die Staatsanwaltschaft natürlich geprüft und auch wieder eingestellt. Okay. Und deswegen ist es tatsächlich von uns also eine zentrale Forderung, dass es eine juristische Aufarbeitung der Fälle geben muss. Und genau, wir sind auch weiterhin in Kontakt mit Anwältinnen und überlegen mit ihnen, was weitere Schritte sein können, um die Fälle noch juristisch aufzuarbeiten. Eine andere Sache ist ja dann die persönliche oder die gesellschaftliche Aufarbeitung. Seid ihr mit den Familien der Opfer, seid ihr mit den Familien von Delphine und Raoul im Kontakt und können die auch an dem Gedenken, das findet ja jetzt zum vierten Mal öffentlich statt, können die teilnehmen? Inwieweit sind die involviert? Genau, also wir stehen gerade in engem Kontakt mit der Familie von Delphine Guerra. Vor 2 Jahren hatte uns die Familie auch von Raoul Garcia Paret hatte uns auch einen Brief geschickt und dort die eben den Wunsch geäußert nach dem Gedenken und der Aufarbeitung. Und inzwischen ist unser Kontakt vor allem mit der Familie Guerra. Und wir hatten dieses Jahr versucht, also eine Person der Initiative war Ende letzten Jahres in Kuba und hat mit der Familie Kontakt aufgenommen. Und wir hatten danach versucht, Visa für die Familie, für die Teilnahme zu bekommen, zu beantragen. Und das war ein längerer Prozess und auch langwieriger Prozess. Das wissen bestimmt viele, die schon mal versucht haben, ein Visum für Deutschland zu beantragen. Und genau, wir mussten natürlich, also wir mussten Mittel akquirieren dafür, wir mussten viele Dokumente beschaffen. Die Familie vor Ort musste sich Reisepässe besorgen und wir haben das aber geschafft alles und haben den Antrag bei der Botschaft eingereicht und die wurden dann aber relativ schnell abgelehnt mit der Begründung, dass die Botschaft eben es nicht als gewährleistet sieht, dass die Familienangehörigen nach dem Ablauf des Visums auch wirklich nach Kuba zurückkehren würden. Und wir halten das eigentlich für eine ziemliche Unverschämtheit der Familie unter so immigrationsfeindlichen Gesichtspunkten die Teilnahme und die Möglichkeit des Erinnerns und des Gedenkens zu verwehren. Genau, aber nichtsdestotrotz werden die Angehörigen von Delphine Guerra heute Abend online zugeschaltet sein und sich auch mit Beiträgen an dem Gedenken teilnehmen. Du bist ja gerade auf dem Weg zum Bahnhof, um eben am Gedenken in Merseburg teilzunehmen. Wie wird das Gedenken heute aussehen? Was ist geplant und wo findet es statt und wer wird teilnehmen? Abgesehen von der Familie Guerra, die online zugeschaltet sein wird. Ja, heute Abend in Merseburg findet erstmal auf der Klierplatte, das ist so ein zentraler Platz in der Merseburger Innenstadt, wird ein Theaterstück stattfinden. Das hat das freie Ensemble P&S unter der Leitung von Tommy Sull, hat das Stück anlässlich des Falls der Fälle von Delphine und Raoul und unseres Gedenkens, haben dieses Stück anlässlich dessen entwickelt und es wird heute Abend die Premiere davon in Merseburg sein um 18 Uhr und dann um 19.30 Uhr wird es dann quasi den Gedenkteil in der Nähe des damaligen Tatorts geben, an der Neumarktbrücke in Merseburg und da wird es Beiträge der Familie geben, Audiobeiträge der Schwestern von Delphine und ich glaube, ich hatte vorher Raoul gesagt, die Familie von Delphine und Beiträge der Schwestern und seiner Neffen. Und genau, wir hoffen, wir hatten ja letztes Jahr immer, haben wir sehr viele Leute an dem Gedenken teilgenommen und wir hoffen, dass das auch dieses Jahr wieder so ist. Inwieweit kommen auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt Merseburg, also ich nehme mal an, da kommen jetzt schon auch einige aus Merseburg, aber rechnet ihr auch mit Widerständen aus Seiten der Bevölkerung? Denn wir müssen ja davon ausgehen, dass die Täterinnen noch in Merseburg sind und denen ist so ein Gedenken ja wahrscheinlich ein Dorn im Auge. Habt ihr da irgendwelche Befürchtungen, dass euer Gedenken gestört werden könnte? Genau, also seit wir die Gedenken veranstalten, gibt es natürlich einige Menschen in Merseburg, die sich solidarisch damit zeigen, die beispielsweise entweder sich selbst noch daran erinnern können, was damals passiert ist, davon gehört haben, von Verwandten oder so und auch wissen, dass einfach viele Dinge unter den Teppich gekehrt wurden und da so ein Schweigen drüber gelegt wurde. Und das heißt, da gibt es schon immer Leute in Merseburg, die daran teilnehmen und genau, es sind ja auch einige Leute in unserer Initiative aus Merseburg. Aber es ist natürlich von Anfang auch so, dass da schon deutliche Widerstände aus verschiedenen Richtungen kamen und es einen großen Unwillen gibt, sich damit auseinanderzusetzen oder das nochmal auszupacken. Da sind viele Reaktionen so, ja, das soll man doch endlich ruhen lassen und so. Und es gab jetzt in den letzten Jahren geringe Störversuche, vielleicht mal irgendwie so vom Seitenrand oder so des Gedenkens. Und wir hoffen, dass es auch dieses Jahr so bleibt. Allerdings gibt es dieses Jahr deutlich mehr Widerstand aus Merseburg. Da hatten Leute mit der Familie Kontakt in Kuba aufgenommen und wir versuchen jetzt gerade die Hintergründe dessen zu ermitteln, was genau die Motivation der Leute ist, mit der Familie Kontakt aufzunehmen und was sie über unser Gedenken erzählen. Das müssen wir nach dem 12. August müssen wir da genauer drauf gucken und versuchen, das rauszufinden. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was hat dich persönlich dazu bewegt, dich dem Gedenken an Delphine und Raoul anzuschließen? Also ich war, als die Initiative gegründet wurde 2019, das haben wir gemeinsam gemacht und da war ich auch Teil von. Und das war schon anlässlich diese Dokumentation, die haben viele Leute beschäftigt und es war immer so das Gefühl, irgendwas müsste man da doch mal machen. Und genau, ich war selbst damals ich habe in Halle damals gewohnt und war in der lokalen Gruppe des NSU-Tribunals, NSU-Komplex Auflösen. Und wir hatten uns damals viel mit Gedenkarbeit an Betroffene und Opfer rechter und rassistischer Gewalt beschäftigt und wie das gestaltet wird und wie das gut gestaltet werden kann. Und genau, wir hatten da eben einen großen Bedarf gesehen, sich mit den Fällen auseinanderzusetzen. Es ist auch so ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass eben der Rassismus in der DDR damals in der Öffentlichkeit oder so in der Zivilgesellschaft noch nicht so präsent war, noch nicht so viele Stimmen gab. Inzwischen ist das ja anders. Es gibt total viele tolle Projekte und Initiativen, auch Gedenkinitiativen und Homepages und viel Information. Und ich hatte das Gefühl, dass es damals so ein Interesse auch daran gab, an dem Thema, was vielleicht auch mit dem 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls und der Wende zu tun hatte. Genau, und ich würde sagen, das war damals so ein Moment, in dem großes Interesse dafür da war und wir die Initiative gestartet haben. Und genau, und es ist eben seitdem immer so weitergegangen und es ist ein spannender und wichtiger Prozess. Genau, das war so meine persönliche Geschichte mit Initiative. Vielen Dank fürs Interview und dann wünsche ich dir und euch heute Abend ein kraftvolles und ein würdevolles Gedenken an Delphine und Raoul und wollte mich auch bedanken für die Initiative, praktisch jetzt im Namen der deutschen Gesellschaft. Ich glaube auch, das ist sehr wichtig, dass sich Leute darum kümmern, dass solche Todesfälle und solche Morde, die ja auch nicht alleine stehen, sondern ich glaube vor einem Jahr gab es auch nochmal Ermittlungen im Fall von João Manuel Diogo aus Mosambik, also das steht ja so ein bisschen leider als Beispiel für viele rassistisch motivierte Gewalttaten. Und genau, ich wollte mich bedanken für eure Initiative und euch eben ein würdevolles und auch ein kraftvolles Gedenken heute Abend wünschen. Dankeschön und vielen Dank für das Interview. Sehr gern. Bis dann. Tschüss. Ciao. Also Näheres zur Initiative auf der Seite initiative12august.de. Da finden sich mehr Informationen. Jetzt hören wir nochmal Musik von der Gruppe El Kaseka aus Okinawa in Japan. Yeah! war die Gruppe LK Silka aus Japan. Jetzt geht es weiter mit einem Gespräch zur Seenotrettung. Da haben wir ein Gespräch zur Arbeit der Mission Lifeline. Als Nähere wird im Gespräch selber gesagt. Wir bedanken uns sehr bei Kathi, die uns das übermittelt hat. Am 12. August 1979 kam es... Nein, irgendwie habe ich es hier falsch verdingst. Macht nichts, wir können es auch noch schnell raussuchen. Nämlich das Gespräch mit der Mission Lifeline. Eigentlich müsste es genau so klingen. Am 12. August 1979 kamen zwei Vertragsarbeiter aus Kuba in Merseburg in Sack. Ah nee, da ist irgendwas falsch gelaufen. Dann müssen wir es nochmal von einer anderen Quelle aus hierher. Ja, nee, das ist es nicht. Nö, dann kein Problem. Wir hören nochmal ganz kurz Musik und dann geht's gleich weiter mit dem richtigen Gespräch. Wir hören nochmal die Gruppe LK Silka. Also nochmal das Gespräch mit Richard Brenner von der Mission Lifeline. Richard Brenner ist seit Mai 2018 fester Bestandteil des Mission Lifeline Teams. Angefangen hat er als Techniker der Schiffe, mittlerweile ist er Co-Leiter für die Einsätze auf dem Meer und er ist mit Herz und Seele dabei. In diesem Gespräch erzählt er, was ihn persönlich antreibt, sich für die Seenotrettung zu engagieren, wie es ihm gelingt, trotz Schwierigkeiten seine Motivation zu behalten und warum er dranbleiben wird, solange es ihm möglich ist. Richard, du bist jetzt schon eine ganze Weile bei Mission Lifeline tätig. Kannst du uns kurz erzählen, was genau deine Aufgabe dort ist? Also ich habe bei Mission Lifeline als Techniker zur Werft angefahren. Ich komme aus dem Motorenschrauben, habe vorher Laster geschraubt und bin dadurch in die Werft gerutscht. Und das hat groß mein Interesse geweckt, da mich weiter zu engagieren. Der Bedarf ist auch immer da. Und so hat sich das jetzt langsam entwickelt, dass ich dann irgendwann die Werft geleitet habe und dadurch auch die Rise Above mit aufbauen durfte. Und die ist jetzt in Fahrt und hat schon 3 Missionen gemacht, was mich persönlich sehr glücklich macht, weil sie dann auch zeigen kann oder wir auch als Verein zeigen können, was wir da leisten können und wollen. Hat auch schon sehr, sehr viele Seelen gerettet. Und ja, im Moment bin ich dann mittlerweile so von der Technik in die eher administrative Ebene gerutscht und bin die sogenannte SAR-Koordination, Search and Rescue-Koordination. Das heißt, meine Kollegin und ich begleiten die Einsätze von Land aus und beraten die Crew auf dem Schiff, was so die nächsten Schritte sein können, was so quasi auch das Rahmensetting ist, welche anderen Schiffe unterwegs sind, wie gerade auch die politische Situation ist. Das bedeutet auch, dass wir die Trainings und Briefings vor den Missionen organisieren und auch die Debriefings nach den Missionen, um quasi auch dann daraus wieder Erkenntnisse zu ziehen für die nächsten Missionen. Das ist so im ganz groben umschrieben mein Tätigkeitsbereich. Ich gucke dann auch immer noch viel, was das Schiff technisch kann und macht, wie wir das weiterentwickeln können, zusammen mit unserem Technikteam. Und wir planen dann die nächsten Werften und die nächsten Zeiten. Und Teil des Ganzen ist auch immer mal mit der Crewing-Abteilung zusammen zu gucken, wie wir die Crew zusammenstellen, was da optimal ist, weil auch das Schiff mit seiner Größe setzt relativ hohe Anforderungen an die Crew, weil das relativ wenig Menschen sind, die da zusammen klarkommen müssen auf relativ engem Raum. Das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, für Mission Lifeline zu arbeiten? Gab es dafür einen Auslöser oder bist du da so reingerutscht? Die Seenotrettung hat mich schon länger interessiert. Da bin ich über eine Freundin draufgekommen. Ich war schon mal als Koch vorher auf der Juventa, die ja jetzt lange beschlagnahmt ist und schon lange ihren drohenden Gerichtsprozess hat. Sobald man so ein Schiff betritt oder das Feldschiff betritt, ist das auch spannend und interessant. Und dann auch mit ihrer Funktion und ihrer politischen Einbindung ist es für mich sehr, sehr interessant. Ich, wie gesagt, komme aus dem Lasterschrauben und wohne auf Wagenplätzen, so dass quasi auch da politische Interesse in die Richtung schon lange ging. Und eigentlich wollte ich, seitdem ich 20 bin, immer so einen fahrenden Laster mit einer Arztpraxis in Afrika etablieren, wo man quasi immer so eine Hausarztversorgung machen kann. Und bin eigentlich auch in dem Metier, wir haben auf den Schiffen Krankenhäuser und dergleichen, auch irgendwie sehr angekommen, so in dem, was ich mir schon lange vorgenommen hatte. Und dann kam 2018 die Anfrage, ob ich da nicht einspringen kann. Und da war gar keine Überlegung, dort einfach die Woche, die ich angefragt war, da auf das Schiff zu fahren. Und es ist viel, viel länger geworden, quasi der Zeitraum geht bis jetzt. Es ist oftmals auch eine sehr anstrengende Arbeit, weil man quasi auch gegen politische Mühlen arbeitet und auch gesellschaftliche Mühlen. Ne? Der Verein ist aus Dresden, da ist auch immer mal ein harscher Gegenwind zu spüren. Aber auch das ist Teil der Aufgabe, mit dort auszudrücken, warum das so wichtig ist, dass den Menschen dort geholfen wird, weil vor allem diese Menschen auf der See in Seenot sind und sonst sterben würde. Und das ist was, wo ich einfach nicht zugucken möchte. Also deine Motivation war quasi schon früher da. Das sehen ja die Hörerinnen nicht, aber wenn du darüber redest, dann sieht man auch wirklich, dass deine Augen dabei leuchten. Also ganz ehrlich, da merkt man, dass du in deinem Element bist. Aber du hast gerade schon angesprochen, es ist nicht immer einfach. Was ist denn so für dich persönlich die größte Hürde oder die Situation, wo du manchmal denkst, oh Mann, das ist jetzt schon eine Challenge? Also Challenge ist alles, aber als grobe Beschreibung, ich habe im Mai angefangen 2018, da hatte das Schiff dann schon 3 Monate Werft hinter sich. Ich habe den letzten Monat dann noch begleitet. Das heißt, wir hatten ein voll ausgestattetes Schiff, was komplett überholt ist. Waren wir dann auf einer Mission 2018, wo wir dann auch mit 234 Leuten an Bord über eine Woche vor Malta hingen, um überhaupt in den Hafen zu kommen, was ja schon mal ein großer politischer, ich würde sagen, Steinehaufen ist, der da einem in den Weg gerollt wird, um überhaupt einen Port of Safety zu kriegen, um den Menschen dann auch den sicheren Hafen zu bieten, an Land zu kommen und auch in die europäische Gesetzgebung oder den Regularien Europas zu entsprechen. In der Folge dieser Einfahrt in den Hafen von Malta war das Schiff dann beschlagnahmt und war 560 Tage lang in einem Gerichtsprozess, der eigentlich eher so aus meiner Sicht Schauprozess war, der dann natürlich auch endete mit einem Freispruch, aber das bedeutete natürlich auch 560 Tage auf einem Schiff sitzen, was wir mit einem Kollegen zusammen und vielen Freiwilligen begleitet haben, wo man dann auch schon so an sich selbst zweifelt oder auch an der grundsätzlichen politischen Lage zweifelt. Man hat ein komplett ausgestattetes Schiff und sitzt auf der Brücke beschlagnahmt und kann einfach nicht reagieren. Und im Navtex kommen die Notfallmeldungen rein und man kann einfach nichts machen und denkt sich, was soll das? Liebes Europa, was ist hier los? Wir alle leben nach Werten, mit denen wir zusammenleben wollen. Und dann werden wir so an der Außengrenze, so mit Füßen getreten. Das lässt einem nicht verzweifeln, aber das macht's in manchen Momenten schwierig und auch dann irgendwie traurig, dass so agiert werden muss. Und wir haben ja immer noch die Lage, dass in mehreren Ländern Europas auch das rechte Lager immer wieder Zuspruch hat. Und das ist was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann, wenn wir in einem Europa leben, wo wir zusammen die Vorteile der Bilateralität oder Multilateralität haben und dann die Solidarität überhaupt nicht nach außen zeigen können. Und dem möchte ich auch mit der Arbeit, die wir als Verein mit all den Kollegen und vor allem den ganz vielen hunderten Freiwilligen, die geholfen haben, das Schiff aufzubauen und jedes Mal auch die Crew der Missionen stellen, Danke sagen, weil nur durch diese fleißige Arbeit können wir das machen, was wir machen. Und das ist nicht nur, dass wir die Seenotrettung betreiben, das ist auch eine politische Arbeit in die Herzen der Menschen. Das ist auf jeden Fall total schön gesagt. Also es zeigt aber natürlich auch, es werden euch auch Steine im Weg gelegt, beziehungsweise gibt es auch immer mal wieder Rückschläge. Wie gehst du persönlich damit um, also mit solchen Rückschlägen, und wie kannst du deine Motivation, die du ja offensichtlich ganz klar hast, beibehalten? ich kann da ganz viel mit meinem hoffnungslosen Optimismus kompensieren. Und es gibt ja nicht nur die Rückschläge. Wie gesagt, es gibt diese vielen hunderten Menschen, die uns da unterstützen und viele Tausende, die uns auch vor allem finanziell unterstützen. Wie gesagt, jede Spende ist auch wichtig, dass quasi wir unsere Arbeit so weitermachen können. Und auch da bin ich froh drüber, dass es in der Gesellschaft eine breite und breite Masse gibt, die uns darin unterstützt, da weiterzumachen. Das sind immer wieder Momente, die einem sehr dankbar machen. Oder auch im Hafen, wo das Schiff liegt, irgendwie kommen Menschen vorbei und sagen, toll, was ihr macht. Das sind so die kleinen Aufbaupunkte. Nichtsdestotrotz gehört da eine schon gehörige Portion Optimismus dazu, weiterzumachen. Auch wenn es immer wieder sehr, sehr dankbar ist. Und wahrscheinlich auch eine gute Portion Beharrlichkeit. Es gibt aber schöne Momente, also hast du ja auch schon ein paar erwähnt, aber wenn du dir jetzt einen rauspicken müsstest, gibt es einen schönsten Moment für dich bei deiner Arbeit für Mission Lifeline? Das ist ein wiederkehrender Moment. Ich habe selber auf der Mission 6 damals, wo wir diese 234 Personen an Bord hatten und man kriegt den sicheren Hafen zugewiesen und man darf das den Leuten sagen, welche Freude man in diesem Moment entgegengespiegelt bekommt, das quasi auch so eine anstrengende Zeit. Es ist eng auf dem Schiff und es ist schwer nachts zu schlafen, weil die Maschine den ganzen Tag geht. Und wenn dann noch Welle oder Wind dazukommt und die Leute seekrank werden, dann ist das auch das Ende einer Reise, die in einen neuen Weg führt. Und dieses Announcement, was man in dem Moment machen kann, und es ist immer, man guckt da in sehr, sehr freudige Gesichter, ist einer der dankbarsten Momente jeder Mission, wenn man Gäste an Bord hatte. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch eine Frage für die Menschen da draußen, die das hören. Also ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man manchmal einfach vielleicht die Tendenz hat, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man sich so die politische Lage grundsätzlich oder das Weltgeschehen grundsätzlich anschaut, weil man manchmal das Gefühl hat, was kann ich schon alleine machen, beziehungsweise macht das überhaupt alles Sinn? Was würdest du den Menschen mit an die Hand geben, die vielleicht so ein bisschen zweifeln? Hast du irgendeinen Tipp, was man machen kann, um dieser Demotivation so ein bisschen entgegenzutreten? Ich sehe die Demotivation in dem Sinne auch gar nicht so richtig. Also na klar, sehe ich ganz viel am rechten Rand, die mit einem Megafon, was lauter ist als alles andere, dort rumstehen. Aber für mich sind nicht mal die Argumente einleuchtend. Und ich sehe grundsätzlich in dieser Gesellschaft auch ganz viel Zweifel an dem Status quo. Und ich sehe eher, dass es leider ist, dass das Positive viel zu leise ist. Aber ich sehe es auch in der Mehrzahl der Bevölkerung einfach da. Und wir haben zum Glück in Deutschland immer noch den Luxus, dass es auch dieses gesellschaftliche Engagement in einer Breite und in einer Menge gibt, die auch mich positiv stimmt. Wir können es uns auch immer noch, auch in jetzt schweren Zeiten leisten, soziale Arbeit zu leisten. Und das ist gut und wichtig. Und das finde ich richtig. Und da dürfen wir weitergehen. Und auch das ist dann ein Punkt, wo ich nicht verzweifle, sondern es geht und ging bis jetzt immer weiter. Und das auch nicht immer schlechter, sondern es wird auch besser, weil die Menschen einfach auch die Notwendigkeit erkennen. Gibt's noch etwas, was du dir vielleicht für die Zukunft wünschst? Auch wenn es utopisch ist. Der Traum meiner schlaflosen Nächte wäre, wenn wir einfach die Seenotrettung nicht mehr bräuchten und quasi entweder die Fluchtursachen als solche beendet einfach sind oder auch von Anfang an ist die zivile Seenotrettung darauf angelegt gewesen, staatliche Stellen daran zu erinnern, dass es ihre Aufgabe ist, das zu machen, was wir als private Organisationen gerade machen. Und wenn wir einfach nicht mehr notwendig wären, wäre das der größte Traum. Ja, ein langer Weg wahrscheinlich noch, aber du wirst, solange es nötig ist, wirst du, denke ich mal, weitermachen. Ich hoffe, solange ich dafür Kraft habe. Bis jetzt komme ich noch nicht an den Punkt zu sagen, mir reicht's, in keiner Weise. Ja, dann hören wir nochmal Musik von der Gruppe Alka-Selka. Ja, das war die Gruppe Alka Silka. Ich hoffe, sie kommen bald mal wieder auf eine Europatour, sind wie gesagt aus Okinawa in Japan. Jetzt aber geht's weiter mit einer Buchkritik von Dieter Kalka, der das Buch von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit, Leben diesseits der Mauer, historischer Report 1945 bis 1989 rezensiert hat und auch eine Kritik angehangen hat an Radio Plau, die wir aber auch nicht unbeantwortet lassen. Erstmal aber die Kritik. Bei Spiegels literarische Irrfahrt. Wie man eine richtige Revolution macht. Reinhard Bose. Mein Vaterland ist, wo die Roststacheln blühen. Und dem, der sie sticht, wird nicht verziehen. Hüte mich. Wie macht man eine Revolution? Eine richtige. Na, wie schon? Bissl Rambazamba, ein paar Pflastersteine werfen, vielleicht einen Blitzknaller dazu, Krach, Bum, Peng und zack, fertig. Na, so einfach ist es dann wohl doch nicht. Einige der Radio Blau-Hörer, bin ich mir sicher, haben sich diese Frage schon gestellt. Vielleicht sind ja sogar einige Konnewitze dabei, die Revolution gern mit Destruktion verwechseln. Aber hier schreibt einer, wie er es gemacht hat. Natürlich nicht allein, aber wie es geht und wie man die Gunst der Stunde nutzt, hat Reinhard Bose in seinem Buch von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit, die Jahre von 45 bis 89 beschrieben, wobei auf der Vorwende-Wendezeit der Fokus liegt. In der DDR hatte man, jedenfalls Freunde aus meiner Generation, mindestens 10, eher 15 Jahre davon geträumt, endlich auf die Barrikaden zu gehen. Und seinerzeit stellte ich mir das tatsächlich mit richtigen Holzbarrikaden vor. Nun war die DDR bieder und langweilig. Ja, nicht für alle, man konnte es auch wild haben. Unser Autor Reinhard Bose werkelte in der Braunkohle als Geologe, wo er herausbekommen musste, wo die Kohle wirklich liegt. Nicht, dass da wieder ein Dorf weggebaggert wurde und drunter war nichts. Daneben baute er eine heruntergekommene Wohnung aus. Mal so nebenbei, wo es nicht mal Zement gab. Spießig? Na, wer gut leben wollte, musste es selbst Hand anlegen. Das sieht man heute noch auf Kuba. Wer da nichts macht, der Staat macht da garantiert nichts. Ich kenne Reinhard aus diesen Zeiten. Wir hatten Mitte der 80er einen montäglichen Gesprächskreis bei ihm. Es ging um Literatur und Politik. Reinhard Boses Erinnerungen mischen sich mit den Ereignissen um die Wendezeit, die er als Hintergrundrauschen eingebaut hat in den historischen Report. Und das ist auch gut so. Als die Friedensgebete unter Pfarrer Wonneberger in der Nikolaikirche begannen und die Teilnehmer nicht selten festgenommen wurden, musste man sich schon darauf einstellen, unter den Zugeführten zu sein und einige Gummiknüppel abzubekommen oder eine längere Haftstrafe anzutreten. Es war also nicht so einfach wie eine Demo von heute, wo ein der Anwalt, wenn es mal wirklich schief geht, auch raushaut. Die Gründung des neuen Forums 1989 war dann ein sehr mutiger Akt, denn man hätte die Gründer Michael Arnold, Edgar Dustal, Petra Lux, Dirk Michael Grötsch, Rainer Pietsch, Martin Kind, Jochen Lessig und Reinhard Bose schon wegen Hochverrats anklagen und für mehr als 10 Jahre einlochen können. Man wusste nicht, wie es ausgehen wird. All die Details, wer mitschrieb, wer den offiziellen Antrag des neuen Forums einreichte, kann man nachlesen. Auch wie die runde Ecke gestürmt wurde. Man stelle sich vor, in den USA würde die CIA-Zentrale gestürmt. 1989 ist genau das hier geschehen. In Leipzig. Vor unserer Nase. Dabei wollte Reinhard Bose keine Wiedervereinigung. Er wollte, wie die anderen Forumgründer, eine bessere DDR. Nun, die Arbeiterklasse hatte dazu eine andere Meinung. Man hörte Ende 89 die ersten Sprüche wie Deutschland einig Vaterland. Wann die Boses ihre fast erwachsenen Kinder mitnahmen und wann nicht, weil es zu gefährlich war, auch das kann man lesen. Es ist schon ein Buch über Mut und Bürgersinn und Gemeinsinn. Es beschreibt auch das Geschick, wie man Forderungen einer sehr inhomogenen Gruppe wie dem frisch gegründeten Neuen Forum, das ja auch noch von der Stasi unterwandert war, auf den Punkt bringt und der Öffentlichkeit präsentiert. Mit der nächsten Wahl 1990 kam die Bürgerbewegung leider nur unter die 10%-Marke. Auch das sagten Politkenner voraus. Solche Bewegungen zerfleischen sich schon mal selber. Eine Erfolgsgeschichte ist es dennoch. Immerhin leben wir nicht mehr in einer Diktatur. Oder wird es mit der Impfdiktatur schon wieder eine werden? Das Neue Forum gab bis Ende 89 wöchentlich Flugblätter heraus. Daraus entwickelte sich der Forum Verlag und die andere Zeitung, die DATZ. Das erste Buch des Forum Verlages, Jetzt oder nie, Demokratie, erschien am 3. März 1990. Es war an einem einzigen Nachmittag auf dem Augustusplatz ausverkauft worden. Es wurde eben nicht in einer Buchhandlung verkauft, sondern direkt auf dem Augustusplatz, dort wo die Demos stattfinden, aus den Kartons an die Leser. Damit schrieben die Herausgeber ein Stück Verlagsgeschichte der Nachwendezeit. Ich nenne jetzt ihre Namen, denn sie trugen das Projekt mit ihrem Privatvermögen. Reinhard Bose, Grit Hartmann, Ulla Heise, Matthias Hoch, Dr. Josef Kurz, Amelie Möbius und Rolf Sprink. Nach dem Verkauf von 10.000 Büchern an einem Nachmittag, Mann oh Mann, war der Verlag, man könnte sagen, wohlhabend und konnte weitermachen. Dass der Verlag nebenbei noch eine Zeitung gründete, die DATZ, die andere Zeitung, deren fleißiger Leser ich seinerzeit war, muss unbedingt erwähnt werden. Der Elan, die Frische und Aufbruchsstimmung sprang einem diesen Blatt richtig an. Die ersten Redakteure waren Holger Ahrens, Peter Fräbel, Jan Peter und Petra Lux. Eine Revolution mit Mut, Kraft, Ideen, gemeinsam mit der Bevölkerung hier in Leipzig. Man kann gar nicht genug davon lesen und daran erinnern. Bose hier mal im Interview O-Ton. Die Entscheidung für diese Revolution war die der Massen. Das, was für die Mehrheit der Menschen wichtig war. Alles andere ist Spinnerei. Wenn man die Masse verprellt, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ach, die Radio-Blauhörer fragen, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Gesungen. Und zwar zu allen Solidaritätskonzerten in der Lukaskirche, in der Michaeliskirche am Nordplatz etc. Gesungen für die Inhaftierten der Montagsdemos. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn ich zum ersten Konzert noch mit schlotternden Knien gegangen bin. Ich wusste ja nicht, ob sie mich doch noch wegfangen werden. Noch war nichts entschieden. Eingeblendet ist hier noch ein Song, den ich damals zu den Solidaritätskonzerten immer gespielt habe. Oh, holde Ostgermania. Oh, holde Ostgermania, hast deine blonden Haare. Oh, mein Gott, bewahre, wie eine Hexe rot gefärbt. Sag, wen hat das Gold gestürzt, waren sie schöne Haare. Ein Ausblick. Einer der nächsten Interviewpartner zum Thema wird der Che Guevara von Leipzig sein. Pfarrer Christoph Wonneberger, der die Montagsgebete einführte. Du trägst es immer selbst im Bad, bist du hart gesotten. Oh, hold Ostgermania, wirst du scharf bewacht. Sogar in der Nacht stehen an deinem Bett Kerls mit Bajonett. Sag, wer hat dich in Pacht? Sie hörten eine Sendung mit Dieter Kalka über das Buch von Reinhard Bose, von einem der Auszug in eine nicht vergangene Zeit. Es ist im Hamuda Verlag erschienen, hat 279 Seiten und kostet 15 Euro. In vergingene Lust. Sehr zu empfehlen, vor allem für die, die wissen wollen, wie man eine richtige Revolution macht. Was hast du aus dir gemacht? Hast lange nicht gelacht. Wenn Anmut ging in die Binsen, dein Lächeln ist ein Grinsen, eiskalt und verflacht. Welt ost Germania, mich lässt du nicht kalt, noch bist du nicht so alt. Mach was gegen den Speck, durch Bewegung geht er weg. Und nimm was gegen Wanzen und fang mal an zu tanzen. Nimm uns in deinen Arm und gib von deinen Charme. Lach mit offenem Mieder, da kommen die Leute schon wieder. Lach mit offenem Mieder, da kommen die Leute schon wieder. Spiegels literarische Irrfahrt. Wie man eine richtige Revolution macht. Eine Rezension des Buches von Reinhard Bose, von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit. Die Sendung ist leider noch nicht ganz zu Ende. Es kommt noch ein kleiner Rattenschwanz hinten dran. Bisher fand ich Radio Blau prima. Die Atmosphäre, die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, dufte einfach. Aber was im Umfeld der Sendung Fettshaming passiert, ich habe diese Sendung soweit zugänglich gehört und zähle zu den Betroffenen. Ich finde sie nämlich absolut prima und treffend und bin ziemlich überrascht, dass ich mich dazu zählen darf. Ich habe da eine Menge entdecken dürfen. Und wie das gemacht wurde von Profis, einer Psychologin und ich weiß nicht, was der andere sonst im Leben macht, das war einfach toll. Dass hier aber Sendungen wie diese herausgenommen werden, Sendeverbote erteilt werden und wie das geschieht, erinnert mich fatal an die DDR, die ich noch kennenlernen durfte. Und dass auch die Sendung, die sich mit diesem Thema Sendeverbote bei Radio Blau beschäftigt, herausgenommen wurde. Also, dass hier Kritik abgewürgt wird, Kritik in hervorragender journalistischer Qualität und en detail, dagegen möchte ich scharf protestieren. Was hiermit geschehen ist. Oh je, da hiermit Radio Blau kritisiert wurde, muss ich natürlich auch meine persönliche Wahrnehmung vielleicht dazu schildern. Denn die Revolution von 89 hat uns ja auch Meinungsfreiheit erlaubt, sozusagen. Und ja, meine persönliche Wahrnehmung ist eigentlich, dass diese Sendung Psyfy zum Thema Fettshaming tatsächlich diskriminierend war. Ich habe sie mir nämlich tatsächlich auch angehört. Und stellt sich natürlich auch die Frage, ob derart kritisierte Sendungen immer auch tatsächlich angehört werden. Ich habe es, wie gesagt, getan. Natürlich können auch sich alle nicht die Sendung anhören, denn sie wurde auch gar nicht gesendet bei Radio Blau. Der Vorstand hat sie angehört und im Statut von Radio Blau ist ja verankert, dass diskriminierende Sendungen eben nicht gesendet werden sollen. Ein häufiges Problem bei solchen Diskursen, die dann übers Internet geführt werden, über Zensur und so weiter. Und gerade auch so eine Gleichsetzung von DDR-Zensur mit heutiger Einschränkung von diskriminierenden Sendungen, was ja da nahegelegt wird, ist ja auch immer so eine gewisse Oberflächlichkeit, die dem vielleicht anhaftet. Noch schlimmer allerdings ist auch die Sendung selber, die ich mir dann anhören durfte. Die ist nämlich in einem pseudowissenschaftlichen Stil zubereitet. Zum Beispiel wird da die Theorie ausgebreitet, dass übergewichtige Menschen übergewichtig sind, weil sie faul sind. Es wird mehrmals wiederholt. Die Sendung beruht sich dabei auf die Evolutionsbiologie und leitet daraus ab, dass das Modell Yumi-Nu, um das es im Kern der Sendung geht, nicht auf dem Cover der Sportzeitschrift Sports Illustrated abgebildet sein sollte, weil sie irgendwelchen pseudowissenschaftlich bewiesenen evolutionsbiologischen Kriterien der Anziehungskraft nicht entspricht. Damit wird so eine Kritik des neurechten Psychologen Jordan Peterson aufgegriffen, denn der hatte mit dem Kommentar "nicht schön, daran wird auch noch so viel autoritäre Toleranz nichts ändern" auf Twitter eben nämlich eine Debatte darüber ausgelöst, also schon wieder dieses Internet sozusagen, ob nur Models mit was auch immer für standardisiertem Aussehen auf so einem Cover sein sollten. Das ist natürlich eine absurde Debatte, da impliziert wird, dass die Evolutionsbiologie darüber entscheiden sollte, wer auf das Cover einer Sportzeitschrift kommt. Das Seltsame ist aber, dass so getan wird, als wäre das Sprechen über Übergewichtigkeit auch ein krasses Tabuthema in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland 2/3 der Männer, also 67%, und die Hälfte der Frauen, nämlich 53%, übergewichtig. 1/4 der Erwachsenen, 23% der Männer und 24% der Frauen, ist stark übergewichtig. Das ist von der Seite des Robert-Koch-Instituts und kein Geheimwissen, hat aber auch nichts mit der Attraktivität von Menschen zu tun. Deswegen war diese Sendung auch diskriminierend, eben weil das nahegelegt oder auch in ziemlich komischen Tonfall dann da dargelegt wurde. Und in der betreffenden Sendung wird so getan, als würde es sich ausschließlich um ein Problem von Frauen außerdem handeln. Also dass Männer auch übergewichtig sein können, das wurde gar nicht verhandelt, denn es ging ja vielleicht auch um eben diese spezielle Frau auf der Sportzeitschrift. Eigentlich bin ich ganz froh, dass durch das Statut von Radio Blau diskriminierende Inhalte tatsächlich aus dem Senderbetrieb von Radio Blau auch verbannt werden. Solltet ihr euch näher für dieses ganze Thema interessieren, würde ich euch dann statt der Sendung, die zu Recht nie bei Radio Blau gelaufen ist, einen Artikel im Guardian empfehlen. Den kann man lesen unter theguardian.com. Jordan Peterson, Twitter, Yumi Nu. Vielleicht nach diesen Suchbegriffen einfach suchen. Da findet man auch noch andere Sachen, die diesen Konflikt oder diesen Scheinkonflikt erklären. Und mehr Zeit sollte man, glaube ich, auf diesen ganzen Konflikt auch nicht verschwenden. Jetzt bin ich aber am Ende dieser aktuellen Sendung angelangt und ja, vielleicht sollte man das Buch von Reinhard Bose doch lesen, um schlauer über die Vergangenheit zu werden. Aber man muss nicht unbedingt diese Sendung über Übergewichtigkeit hören. Die wurde zu Recht verbannt. Jetzt hören wir nochmal ein Liedgut aus der Vergangenheit, die Gruppe Youth Brigade mit auch einem Thema, das auch aufgegriffen wurde von Dieter Kalka. What will a revolution change? Ja, vielleicht ändern manche Revolutionen auch nicht genug.